vielleicht ein paar Finanzen, die mir nicht unterhalten würden. Ja, das ist eine gute Weise. Alles ein bisschen haarig so seit Corona. Ja, na klar. Vielen Dank.